Außer denjenigen, die bereuen und verbessern und klarmachen. Ihre Reue nehme ich an. Ich bin ja der Reue annehmende und barmherzige.